Folge 20 von 24. Liebe Zuhörerinnen, liebe ZuhörerInnen, wo waren wir? Ah, richtig, auf dem Rücken von Kamelen, von wegen Wüstenexpress. Diese fürchterliche Schüttelei und immer noch auf nüchtern Magen. Leute, wieso sind wir eigentlich hier hingeritten, nur um nichts zu sehen und zu sagen, wir kamelen morgen wieder hierhin? Hätten wir uns den Weg heute nicht sparen können? Nein, das haben wir heute für meinen lieben alten Freund Dr. Robertson Davis gemacht. Ja, ja, geschenkt. Aber dieser Ausritt, der war doch sonst vollkommen überflüssig. Nur bedingt. Ich habe mir ein Bild der Lage machen können. Und am Morgen wird gebuddelt und gebückt gekrochen. Also ich buddel gleich mal gar nichts. Höchstens eine Buddel voll rum. Ja, da schließe ich mich an. Wir werden Einzug in die Geschichtsbücher halten. Will ich gar nicht rein. Ich auch nicht. Na, mach doch was du willst. Ehrlich? Klar, aber dann zahlt ihr die Reise selber. Wie? Und wenn wir buddeln, zahlst du? Nö, aber hätte doch ein Anrat sein können. Ich kann nicht voll. Tust du aber auf deinem Kamel. Stimmt. Fortkommen ohne eigene Anstrengung. Tolle Sache. Ich hätte mir ein bisschen Wegzehrung mitnehmen sollen. Dass du immer ans Essen denken musst. Muss ich gar nicht. Es passiert von selber und fühlt sich toll an. Gerade eben noch habe ich ans Buddeln gedacht und da war mir gar nicht gut bei. Ich muss euch gestehen, dass mir auch gerade gar nicht gut ist, wenn ich... Wenn du ans Buddeln denkst? Nein, wenn ich hinter mich schaue. Meinst du mich? Und was ist jetzt wieder mir so schrecklich? Alles. Aber das meinte ich ausnahmsweise nicht. Schau mal hinter dich. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Doch halt. Da, ganz entfernt hinter uns. Mhm. Ein Maultier. Stimmt. Und könnt ihr auch erkennen, wer da auf dem Rücken sitzt? Reiter? Ja, aber mit überschrittenem Haltbarkeitsdatum. Was meinst du damit? Ja, ich würde schätzen, auch auf die Entfernung. Das könnte unsere Mumie sein. Nein, die mordende Killermumie? Genau die. Ach du Jemine. Mhm. Aber wenn sie so weit weg ist, dann kann sie uns ja zum Glück erstmal nichts anhaben. Vielleicht nicht direkt, aber höchstwahrscheinlich ihr Maschinengewehr. Was für ein... Ah! Ich ziehe meine Frage zurück. Was will... Die Mumie will uns erschießen. Treibt eure Kamele an, dann entkommen wir ihr vielleicht. Los! Schneller, mach schon! Verdammt, man tut sich nicht. Mistvieh! Unsere Kamele haben die Ruhe weg. Ja, wenn ich jeden Tag so viele Touristen transportieren müsste und immer nur Sand, Sand, Sand und Pyramiden, hätte ich auch keine Lust, mich zu überanstrengen. Was machen wir jetzt? Weiter reiten und hoffen, dass ihr Maultier noch weiter mal ist. Die schießt schon wieder auf uns und die Einschläge kommen immer näher. Wenn das der Tourismusverband erfährt. Also von mir gibt's dafür eine richtig schlechte Bewertung auf TripAdvisor. Diese Wüste ist mir entschieden zu bleiben. Manche mögen Abenteuer, Urlaub. Ja, aber das bucht man doch vorher. Da wird man von eher ungern überrascht. Hast du eine Ahnung, wie manche ihre Urlaub machen? Verdammt. Die Mumie macht in einem Fort weiter. Wir müssen sie austricksen. Wie willst du das anstellen? Indem wir sie mit ein paar geschickten Haken abhängen. Ich brauche gleich eher einen Haken zum Aufhängen. Wie und wo willst du denn jemanden hier ernsthaft abhängen? Kannst du mir das mal erklären? Immer muss ich irgendetwas tun. Entweder muss ich buddeln oder kommen oder gehen oder machen. Jetzt muss ich was erklären. Ich bin jetzt langsam leid. Ich will nach Hause. Und zu allem Überfluss schießt auch noch diese saudämliche Mumie hinter uns her. Ich soll das jetzt mal dran geben. Bin ich auch für. Ihr seid wie ein altes Ehepaar. Sind wir nicht? Doch, du schon. Gar nicht. Es ist alles so aussichtslos. Der einzige Vorteil, wenn wir jetzt getroffen würden, ist, dass wir uns morgen nicht zur unterirdischen Pyramide durchgraben müssen. Das wäre zu blöd. Ich würde so gerne vorher noch den großen Übeltäter stellen, der hinter all dem steckt. Dazu muss man erst mal wissen, wer es ist. Das weiß ich. Echt jetzt? Und wer ist es? Verrätst du es uns? Das hier ist nicht der geeignete Zeitpunkt, oder? Na ja, bevor wir es überhaupt nicht erfahren. Aber merkt ihr was? Hm? Was denn? Die Mumie hat das Schießen rangegeben. Warte mal. Ruhig. Oh, jetzt. Du hast recht. Kommt da noch was oder ist jetzt mal endlich Ruhe im Karton? Na? Ja, scheint das Magazin leer geschossen zu haben. Wäre hilfreich. Dafür trabt ihr Maultier jetzt ganz schön an. Seht ihr die Staubwolke? Mist. In der Tat. Wenn wir unsere Kamele nur ein bisschen auf Tempo bekämen, dann könnten wir jetzt links einen steilen Haken schlagen, dann direkt wieder rechts, links, rechts, links und dann ab durch die Mitte. So könnten wir die Mumie vielleicht doch noch abhängen. Grandiose Idee. Ja, oder etwa nicht. Nur, hast du dich immer umgeguckt? Was? Nö. Warum? Da gibt ja nicht viel zu sehen. Das sehe ich genauso. Ist eben Wüste. Also in der Hauptsache Sandflächen. Mäßig. Eben. Und weiter? Ja, wieso willst du mit deinem Kamel Haken schlagen, wie blöd? Auch wenn du den vierten oder fünften Haken geschlagen hast, sieht dich die Mumie doch weiterhin, weil eben nichts ist, weit und breit, überhaupt gar nichts. Wir können nur hoffen, dass das Maultier der Mumie auf die Dauer lahmt und uns am Ende nicht einholt. Also als ganz ehrlich, das ist mir doch zu aussichtslos. Willkommen in deiner Welt. Können wir diese Mumie nicht irgendwie loswerden? Gute Frage. Ja, deswegen habe ich ja gestellt. Auswickeln wäre eine Möglichkeit. Also direkt Hand anlegen möchte ich ungern. Ich auch. Aber wartet mal. Wenn man mal genau drüber nachdenkt, so eine olle Mumie, die besteht ja hauptsächlich aus alten trockenen Lappen, oder? Da reicht doch theoretisch ein Funken. Und die mordende Mumie steht in Flammen. Du meinst, wenn wir ein brennendes Streichholz auf sie werfen würden? Wären wir sie in Sekunden los. Ja. Aber doof ist nur, für ein Streichholz ist sie zu weit weg. Und haben wir überhaupt eins? Na klar, immer dabei. Das ist ja schon mal was. Man müsste ein Streichholz in eine Armbrust legen und das dann abfangen. Nein, schon beim Abschuss geht das Streichholz aus. Klappt also nicht? Hast du eine Armbrust dabei? Stimmt. Lustig. Ich finde unsere Situation eher ernst. Nein, ich habe vorhin in der Satteltasche von meinem Kamel gewühlt und einen interessanten Gegenstand gefunden. Wahrscheinlich vom Vorreiter. Eine Armbrust? Nein, ein Wörterbuch französisch-niederländisch. Man könnte es dem Mumie an den Kopf werfen. Ach, dafür ist es nicht dick genug. Und so weit kann ich damit noch gar nicht werfen. Moment, ich habe hier auch was in meiner Satteltasche. Und? Ein altes Frühstücksbrötchen. Ja, da können wir doch gerne tauschen. Ich habe hier nur ein Leuchtfeuer. So ein Pech. Ein Leuchtfeuer? Ja, wahrscheinlich dafür, wenn man sich in der Wüste verreitet, dann kann man so leichter gefunden werden. Aber wenigstens das Problem haben wir gerade mal nicht. Ein Problem weniger und eine Lösung mehr. Da könnte ich jetzt das Frühstücksbrötchen... Wir müssen jetzt erstmal die Kamele zum Stehen bringen. Wieso das denn? Da wird uns die Mumie noch eingeholt haben, ehe ich das Brötchen... Mensch, da, so dämlich kann man doch nicht sein. Das Leuchtfeuer, damit können wir die Mumie in Brand setzen. Von mir aus. Und was ist jetzt mit dem Brötchen? Jetzt haltet endlich mal eure Klappe und eure Kamele an. Ruhig. So, wer von uns wirft am besten? Also ich konnte noch nie gut werfen. Du kannst alles nicht gut. Ja, das kann ich. Ich würde ja sagen, ich. Hm? Ja, ich war mal Buhlmeister von Witzhelden. Toll. Nomen ist um. Dann ruht nun alle Hoffnung auf dir, mein Sohn Straten. Wir haben nur diese eine Chance. Wenn der Bengalo ihn verfehlt, sind wir verloren. Oh, die Mumie kommt immer näher. Ja, aber das ist bei unserem Plan wohl von Vorteil. Was? Wirf den Böller endlich zu Straten rüber, damit er in Ruhe zielen kann. Moment, es ist zu bewegt. Was ist zu bewegt? Das Kamel. Es wackelt. So kann ich nicht werfen. Auch wenn es nicht wackeln würde, könntest du nicht werfen, du Idiot. Ja, das stimmt. Jetzt wirf endlich rüber. Es sind doch nur 2 Meter. Komm. Ich hab doch auch noch nichts gegessen. Das spielt uns auch nicht gerade in die Karten. Wirf! Oh. Hopp! Seht, er geht gut, doch. Okay. Gut. Konzentrier dich. Wenn die Mumie in Reichweite ist, ziehst du den Zünder und dann schwupp auf die Mumie damit, bevor sie uns erreicht. Jetzt schon? Nein. Lass sie noch ein bisschen kommen. Ein bisschen kommen und dann müsste es passen. Müsste? Könnte. Könnte? Es muss. Oder hast du noch einen Böller in deiner Satteltasche? Ich fühle nichts. Du sollst nichts fühlen, du sollst etwas in deiner Satteltasche haben. Fehlerzeige. Ja, dann muss der eine Böller sitzen. Werfen ist eine meiner Kernkompetenzen. Wirklich? Ich denke schon. Sie ließen die Mumie immer weiter auf sich zutraben, ließen den Abstand immer geringer werden, bis... Friedrichsberg mit einem Mal nickte. Straten zog am Zünder des Leuchtfeuers, kniff das linke Auge zu, nahm mit dem rechten Auge Maß und warf den Feuerwerkszeiger zielgenau auf die Mumie und setzte sie mit einer Stichflamme lichterloh in Flammen. Das Maultier scheute und trabte nun wild mit seinem brennenden Passagier los, bis es die Mumie endlich aus dem Sattel geworfen hatte. In einer letzten grellen Explosion löste sich die Mumie in Rauch auf. Geschafft! Ach, du bist ein Held, kein Witz. Ja, das bin ich. Mumie Flambier, mein heutiger Serviervorschlag. Apropos, können wir bitte zurück ins Hotel? Das Brötchen war schon ein bisschen trocken und auch nicht mehr als ein Apple. Auf jeden Fall. Und wir wollen den Mann stellen, auf dessen Konto die meisten Morde gehen, sowie die gesammelten abgeschnittenen Zehen. Ein Mann, der uns die ganze Zeit genasführt hat, den großen Unbekannten. Und wer soll das sein? Ein Unbekannter, der ziemlich groß ist. Sonst würde ich ihn nicht so nennen. Weiter geht's mit Folge 21.